streiten Seit an Seit und die alten Lieder singen und die Bälle wieder klingen. Fühlen wir, es muss gelingen, mit uns singt die neue Zeit. Mit uns singt die neue Zeit. Eine Woche am Löschlag, eine Woche Häuserfahren, sitzen noch in unseren Haaren, aber keiner war zu haben. Herrlich lag der Sonnentag, herrlich lag der Sonnentag. Birkengrün und Saatengrün, wie mit bittender Gebärde hält die alte Mutter Erde, dass der Mensch ihr eigen Wille in die vollen Hände ging, in die vollen Hände ging. Schreiten Seit an Seit und die alten Lieder singen und die Bälle wieder klingen, fühlen wir, es muss gelingen.